Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Filmexe-Podcasts. Wir freuen uns, dass Tim mal wieder mit bei der Aufnahme dabei ist. Und wir haben uns als Thema gedacht, wir reden mal über die Oscar-Nominierungen für das vergangene Jahr. Und haben uns gedacht, wir beginnen bei den kleineren Kategorien. Fangen also an mit, glaube ich, mit bester Tonschnitt oder bester Animationsfilm. Bester Animationsfilm und arbeiten uns dann hoch bis zum besten Film und so weiter. Ja. Dann kannst du ja mal sagen, wer nominiert ist. Nominiert sind. Warte mal, machen wir das nochmal so, also wie sie nennen. Anomalisa. Ja. Der Junge und die Welt, Alles steht Kopf, Shaun das Schaf und Erinnerungen an Marnie. Wunderbar. Gut, ich habe keinen davon gesehen, das heißt, ich übergebe mal vielleicht an Stefan das Wort. Ich habe auch nur einen gesehen. Zumindest Alles steht Kopf. Ja, genau, den habe ich gesehen und fand den nett. Aber. Das ist ja ein großartiger. Ja, also ich fand den jetzt nicht so überragend wie alle anderen. Und ja, ich habe immer gelesen, alle heulen, wenn sie den sehen. Ich fand den nicht so mitreißend. Und beziehungsweise es lag vielleicht auch daran, dass neben mir zwei Freunde von mir saßen, die richtig scheiße fanden und die ganze Zeit nur gemeckert haben. Aber ich fand, war da nicht sehr mitgenommen von dem Film. Hast du einen Q gesehen? Ja. Oh, okay. Also wir waren eine große Gruppe und einer hat geweint. Am Ende werden Dingfunks. Ich weiß nicht, wann es genau war. Ja, ich glaube. Stirbt der auch, oder? Ja, das stimmt. Ja, wie heißt denn der? Ringbong. Ringbong stirbt. Okay. Also, kann man ja mal spoilermäßig. Kann jetzt machen, also fuck it. Wer sich für mich interessiert, hat ihn eh schon gesehen. Also, in Inside Out geht es ja darum, dass die verschiedenen Emotionen so im Kopf dargestellt werden durch Figuren und so weiter. Und eine Figur, die quasi sinnbildlich ist für die Kindheit und so weiter, die stirbt halt. Gegen Ende, ja. Weil man ja erwachsen werden muss quasi. Und das ist die Stelle, wo auch die Männer weinen und so weiter. Das, ich hab's nicht geweint. Weil ich war einfach ein Muster, der stirbt. Das war irgendwie klar. Oh. Ja gut, aber scheinbar reicht es trotzdem für eine Oscar-Nominierung. Ja, und auch wenn man guckt, dass Shaun das Schaf nominiert ist. Weil ich also nicht, dass er den gesehen. Ich fand den ganz witzig. Also ich habe von vielen gehört, dass Alles steht Kopf, dass sie den gut fanden. Also könnte ich mir vorstellen, dass er den Oscar kriegt. Ja, schon das Schaf ist halt gut gemacht und halt auch, also so ein paar Gags sind ganz witzig. Aber ich glaube, er kriegt nicht den Oscar. Ich weiß nicht, warum man den nominiert hat. Oder es gab einfach nichts anderes. Ja, es gab, glaube ich, in dem Jahr nicht so viele gute Animationsfilme. Den Dinosaurier. Meinst du The Good Dinosaur? Ja. Von Pixar, was der größte Flop von Pixar jemals gemacht hat. Ja, ich glaube, weil er nicht so gut vermarktet wurde. 90 Millionen Minus. Von dem habe ich nichts gehört. Hat der Film gemacht. Also alles gegengerechnet, 90 Millionen Minus hat The Good Dinosaur gemacht. Der erste Flop, den Pixar jemals gemacht hat. Ich habe Shaun das Schaf gesehen, Inside Out und Erinnerungen an Marnie. Und ich würde alles darauf verwetten, dass Erinnerungen an Marnie den Oscar gewinnt. Weil es ist halt ein Studio Ghibli-Film. Der letzte, ne? Der letzte Studio Ghibli-Film? Nee, ich hab. Wird Studio Ghibli nicht. Also, entweder wird Studio Ghibli geschlossen, was ich aber nicht glaube, oder der. Hayao Miyazaki. Der hat den letzten schon gemacht. Und das war nämlich die größte. Darüber rege ich mich heute noch auf. Also, eigentlich sollten sich über Oscars nicht aufregen, weil. Ne, ist, also, natürlich, also jeder Film, der bei den Oscars ist, hat schon eine gewisse Qualität. Also, da ist jetzt kein Film, der komplett scheiße ist, so ungefähr. Und, naja, sag mir mal einen Film, der komplett scheiße ist. Der hat überlebt. Also scheiße ist keiner. Ja, eben. Und aber 2000, wann kam Frozen? Vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, ne? 2013. Denke ich, ja. Also, 2 Jahre. Und da hat ja Frozen bester Animationsfilm auch gewonnen in dem Jahr. Ja. Und da war Hayao Miyazaki letzter Film nominiert gewesen, nämlich The Wind Rises. Ja, oder Flugzeugen. Castle Tak. Kino oder wie im Original. Und Hayao Miyazaki ja jedes Mal, also eher mit größten Regisseure überhaupt und mit Prinzessin Mononoke und Totoro und Chihiros Weise Zauber, das Spirited Away und so weiter, war ja immer großartig und dass der das Ding nicht gewonnen hat, war so schlimm. Und deswegen hoffe ich zumindest, dass Studio Ghibli jetzt dieses Jahr mit Erinnerung an Mani das Ding kommt, weil Studio Ghibli ist doch einfach, kann man Argumente benutzen, die man will. Studio Ghibli ist animationsmäßig einfach non plus ultra, was gibt auf der Welt. So, ja. Die stecken am meisten Herzblut rein und das sieht man immer. Und Inside Out war nett, keine Frage. Aber ey, also gegen Studio Ghibli kommt es nicht an. Und wie fandest du jetzt den Film selbst, beziehungsweise worum geht es in Erinnerung an Mann? Weißt du? Das will ich keine sagen. Das hat eigentlich bestimmt noch keiner gesehen. Nee, genau. Nee, ich habe nicht Plakat gesehen. Ich habe davon gehört, aber du kannst ihn guck empfehlen. Guck ich, ja, guck ich habe nur gehört, dass es ein Twist gibt, beziehungsweise so einen kleinen. Ja, komm, dass man nicht reingehen sollte, ohne was. Also, dass man reingehen sollte, ohne was gehört zu haben. Ja. Und das ist auch einfach, wie Studio Ghibli animiert, ist einfach wunderschön und hebt sich von allem ab, was man sonst so kennt. Und deswegen liebe ich das, die Studio Ghibli Animationsfilme immer zu sehen. Deswegen hoffe ich, dass Erinnerung an Mani das bekommt. Ja. Okay. Ja. Und man könnte noch zu Anomalisa oder Anomalisa sagen, der ist, glaube ich, auch sogar wird als Favorit gehandelt. Ist ein Stop-Motion-Film über, ich weiß gar nicht worüber, ein Mann, der... Ach ja, da habe ich in der U-Bahn neulich was gesehen. Also es ist irgendwie keine Geschichte, die man mit Animation erzählen müsste. Die ist einfach... Die macht es mit Animation, aber ich weiß nicht warum. Also es ist eigentlich ein Erwachsenenfilm. So ich fand, ja, die Ausschnitte sahen ziemlich gut aus. Kannst du die Filme auch mit normalen Menschen erzählen? Ja gut, Prinzessin Mononoke. Kannst auch mit normalen, natürlich. Ja, aber also da hat es aber schon Vorteile, das zu animieren. Warum? Ja, als dieses Mittel, so, um das darzustellen. Also stell dir mal Prinzessin Mononoke vor mit realen Darstellern und diese Monster. Ja, und halt sau viel VFX, wo du auch schon 30 mehr Ja, das ist dann trotzdem nicht so geil wie. Ja, aber es hat kein. Es muss ja nicht so sein. Also, ja, nein, es muss nicht so sein, aber es hat trotzdem schon Vorteile. So, also ich denke mir, Shiros Reise im Zauberland oder Prinzessin Mononoke würde in Realfilm nie so geil aussehen, wie es jetzt aussieht. Ja, es ist leichter. Es waren Dinge leichter, aber das ist das Einzige. Ja, aber bei Anomalisa glaube ich nicht, dass es leichter ist, weil es nun wirklich eine ganz normale Geschichte ist. Mhm. Habe ich so gehört. Also, ich habe ihn ja auch nicht gesehen und schreckt mich auch ein bisschen ab. Weil ich schon höre, Animationsfilm, der für Erwachsene ist. Also, von den Ausschnitten, die ich gesehen habe, sah es ziemlich gut aus. Ja, du bist ja ein Stop-Motion-Film. Also, ich bin sicher, dass du was anderes sagst. Aber, ja, also alles steht Kopf. Ist, glaube ich, hoher Favorit. Ist auch für bestes Drehbuch nominiert, wenn wir noch später dazu kommen. Und vielleicht gibt er doch noch einmal an. Und ey, man darf halt auch nicht vergessen, ne? Oscars sind und bleiben halt eine amerikanische Veranstaltung. Und wenn ein amerikanischer Film nominiert ist und da ist ein nicht-amerikanischer Film nominiert, dann geben sie den Oscar, außer so viele Stimmen sind dagegen, halt den verdammten amerikanischen Film. Genau. So muss man sich nichts vormachen. Aber hat mir... Ich glaube, er hat sogar 2 bekommen und ich glaube, Chihiro war sogar, weil er so gut war. Das kann mich jetzt irren, aber ich glaube, der war sogar für besten Film so auch nominiert gewesen. Ich glaube, das habe ich auch gut, ja. Weil der so krass gut war. Ich habe nicht gesehen. Doch, ich hätte mal gesehen, aber. Wollen wir zu besten visuellen Effekten gehen? Ja, ich lese mal vor. Beste visuelle Effekte, ich glaube. Ich kann es so vorlesen, das versteht. Ja, so ist vielleicht besser als das Mikro. Gut. Da ist einmal Ex Machina nominiert. Wer das gemacht hat, weiß ich nicht. Also welche VFX-Firma dahinter steht, weiß ich nicht, aber Ex Machina. Glaube ich auch nicht so. Mad Max Fury Road ist nominiert. Das war, glaube ich, Weta, also Firma von Peter Jackson. Mhm. Ja. Der Marsianer ist nominiert, das war ILM, also von LucasArts. Revenant ist auch nominiert, das war auch ILM. Star Wars ist nominiert, das war auch ILM. Also sie haben dreimal dieselbe Firma nominiert. Ja, dreimal dieselbe Firma. Also die haben Ex Machina nicht gemacht, bin ich mir ziemlich sicher. Aber ILM ist halt Maß der Dinge. Immer schon gewesen, wird es auch immer bleiben. Deswegen sind sie halt rein nominiert. Ja, kann man so stehen lassen. Also du kannst, glaube ich, auch einigen, dass alle Filme ziemlich geil aussehen. Oh, 100, Ex Machina nicht gesehen. 100% wird Mad Max gewinnen. Darüber muss man gar nicht diskutieren. Also Mad Max wird 100%ig gewinnen. Ja, das ist so ein safer Win. Das ist wirklich. Ja. Also man darf ja nicht vergessen, dass VFX sind ja nicht nur computergenerierte visuelle Effekte, sonst sind ja auch die normalen Stunt-Effekte und alles drum und dran. Und da ist Mad Max, ey, darüber müssen wir nicht reden. So, also Revenant ist cool, also ist halt sehr auf den Punkt gebracht und nicht so viel, aber ist ziemlich hohe Qualität. Star Wars ist eh gut, müssen wir nicht drüber reden. Marsiana ist nett, können wir jetzt Oscar gewinnen. Ex Machina hat so viele Fehler drin, also sieht auch schon gut aus, aber man sieht halt das niedrige Budget so ungefähr. Und Mad Max ist halt Perfektion hoch 10, also... Dass das Ding den Oscar gewinnt, ist so sicher wie, also fast so sicher wie das Avatar den VFX-Oscar gewonnen hat. Ja, das war wirklich nichts. Da, also, ist ein safer Win für Mad Max und in Mad Max auch Wir haben alle Mad Max gesehen. Mhm. Müssen wir nochmal ein Wort drauflegen, und das war. Das war in jeder unserer Top-Listen drin. Mhm. Genau. Ja. Von mir aus Rückblick, also. Wollen wir da schon zum besten Tonschnitt gehen? Weil wir können es eigentlich nicht sagen. Visuellen Effekten. Ich wüsste jetzt nicht, ich wüsste jetzt nur nicht so genau, was bei Revenant die herausragenden Effekte. Also, sorry, aber der Bär in so, der Revenant Bär, okay, der Bär, war das herausragendste, was ich je gesehen habe. Ja. Also, das war einfach, ich meine, es war auch wirklich nur der Bär. Und man hat auch an allen anderen Sachen gesehen, wo fuck man, da war das Budget aber auch zu Ende. Also, wenn man mal die Bisonherde und die Wölfe, die einen Bison töten, und einmal gibt es einen Shot, wo so ein paar Elche durch den Fluss gehen. Wenn man die mal vergleicht mit den Bären, die sehen meilenschlecht aus. Also der Bär hat wirklich keinen Fehler. Der Bär war so eine Meisterleistung. Der war von dem Verhalten, von der Optik, von allem war der so krass gemacht. Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich mega einfach am Ende in der Post zu machen, aber wie er über DiCaprio liegt und an ihm schnüffelt und dabei die Kamera beschlägt. Ich glaube, es ist mega einfach, aber das fand ich so geil. Naja, also das ist nicht so einfach, aber ich glaube, dadurch, dass die Kamera am Schlagen ist, macht es vieles leichter, weil die geschlagene Kamera natürlich die teuren Details, die du rendern müsstest, ja, versteckt quasi. In, ne? In den 2 Sekunden, wo es beschlagen haben sie einfach mit so ekligen braunen Texturen vorgemacht. Ohne beschlagen wäre es einfach so PS2-Grafik. Also nee, der sah schon kein Lose. Und es gibt in The Revenant tatsächlich eine Menge VFX. Also das glaubt man gar nicht, weil die so subtil und versteckt ist und so weiter. Aber da gibt es schon eine Menge VFX. Es gibt so ein VFX-Reel für The Revenant, kann man sich mal angucken. Das war wie Mio, glaube ich. Capri hat gar nicht mitgespielt. Komplett animiert. Ich fand auch die Szene cool mit dem Pferd, wo das über den Abhang springt und im Baum landet. Ja. So, ja, aber das habe ich nicht gerafft. Also ich lese die ganze Zeit, dass die Kamera unbedingt den Oscar kriegen muss, weil er sich in ein echtes Pferd gelegt hat. Aber glauben die Leute das, dass es ein echtes Pferd war? Oder sind das kann ja sein, dass es ein Schlachthof genommen hat. Das kannst du in der fucking Doku sogar sehen, dass es ein echtes Pferd war. Ja, ist das ein echtes Pferd? Ja. Aber wahrscheinlich die Innerei, die er rausholt, die nicht. Ja. Das wird wahrscheinlich innen ausgepolstert. Es gibt eine 44 Minuten lange Doku über wie The Revenant gemacht wurde. Aber die ist richtig detailreich, da kann man sich alles angucken. Mhm. Okay. Rohes Fleisch hat er auch, glaube ich, echt gegessen. Ja, die Bisonleber. Die war echt. Ja. Und er muss ja fast kotzen, in der Szene im Film, und das war auch fast echt. Aber jetzt reden wir über den Film schon. Also, ja. Also beste visuelle Effekte in Mad Max, 100%ig. Und dann kommen wir zum besten Tonschnitt. Und das ist Mad Max, The Revenant, der Marsianer und Star Wars, und da verwette ich auch jetzt einfach mal. Sicario, vergessen. Oh, sorry. Sicario Grandios habe ich das erste Mal gesehen. Also technisch mega gut. Würde ich immer noch sehen. Also der Ton wird ja in The Revenant ziemlich krass gelobt, weil er so ein Point ist quasi, und nur weil eine Menge Ton quasi in einem Film ist, bedeutet nicht automatisch, dass es besser ist für ihn. Also Mad Max ist ja tonmäßig so, wird es ja mit beiden bis zum Geht nicht mehr, aber auch da, also in beiden Kategorien, besser Ton und besser Tonschnitt, wo der einzige Unterschied ist von den Nominierten, können wir auch sagen, dass beim besten Ton anstatt Sicario Bridge of Spies drin ist. Ja, dann kannst du ja mal erklären, wo jetzt genau der Unterschied bei Ton und Tonschnitt, also warum ist jetzt plötzlich Bridge of Spies bei Ton nominiert und Sicario nicht mehr? Also ich meine, besser Ton ist ja allgemein die Qualität des Tons, die aufgenommen wurde. Also beispielsweise, wenn die Bärengeräusche nachgemacht werden in Revenant, dann hat es ja was mit dem Ton zu tun, nicht mit dem besten Tonschnitt ungefähr. Und besser Tonschnitt ist ja ein dramaturgisches Mittel, genauso wie Schnitt ein dramaturgisches Mittel ist. Und da liegt ja der Unterschied. Das heißt, wenn in Mad Max zum Beispiel die Kamera so lang fährt, dass diese riesige Kolonne, die Tom Hardy verfolgt und Charlize Theron, und du hörst einfach nur von überall Ton und es ist voll krass, aber du kannst alles zu allem zuordnen, also du hast diese 20 Wagen, du weißt genau, der Ton kommt von da, der Ton kommt von da, und alles ergibt Sinn und es ist nicht überladen, dann ist es bester Ton. Dann plötzlich, es wird so krass bedrohlich und die kommen alle näher und es wird lauter, lauter, lauter und lauter, und dann ist Cut und dann ist Nacht, dann ist totale Stille. So, dann ist ja, hat er das eine Auswirkung auf die Emotion, die der Zuschauer verspürt, wenn er den Film guckt. Und dann ist der Tonschnitt. Okay. Haben es alle. Klar. Ja. Und der Ton war bei Sicario nicht so gut. Aber der Tonschnitt war geil. Okay. Kann ich aber auch nachvollziehen, ein bisschen. Also schon. Okay. Ja. Aber könnte ich jetzt auch richtigen Scheiß-Ton haben, aber den richtig geil geschnitten haben. Ich glaube, da kriegst du trotzdem keinen Oscar für bester Ton. Nee, aber glaube ich also, nicht. Ich glaube schon, das macht. Also es ist wahrscheinlich alles miteinander gebunden, aber. Ja, das macht man, klar. Okay. Wahrscheinlich ist die Kabel aber richtig kacke. Ich würd eigentlich hier auch zu 95% sagen, dass bester Tonschnitt auch an Mad Max geht. So, weil Mad Max war technisch gesehen das Jahr, glaube ich, einfach das Master-Dinge so, da kommt nichts ran. Und also ich route auf jeden Fall bei bester Tonschnitt für Mad Max. Auf jeden Fall. Marziana ist irgendwie so komisch, weil der ist halt irgendwie, also der Film ist gut, der Film ist auch handwerklich richtig gut umgesetzt, aber er wirkt halt irgendwie so wie das ungewollte Kind, das überall mitgezogen wurde. Weil irgendwie hat er ihn nirgendwo so wirklich verdient. Irgendwie ist er überall, ja, ist okay, dass du drin bist, aber du sollst ihn auch nicht gewinnen. Ja, ich wundere mich auch, dass er wirklich so oft nominiert ist. Aber ey, der Film ist der, ich glaube, das ist der zweitbest gereviewte Film des Jahres. So, der beste ist Mad Max. Ja. Ich glaube, dahinter kommt der Marziana. Und dann kommt, es dauert wirklich so 7 und dann kommt Straight Outta Compton. Aber Brooklyn ist auch noch weit rum. Das kann gut sein. Aber ich weiß nicht, also zumindest bei Rotten Tomatoes, Mad Max hat 98%, was vollkommen absurd ist. Also gerechtfertigt, aber von der Höhe her vollkommen absurd. Und dann kommt, meiner Meinung nach, Marziana mit 95%. Okay. Und dann kommt Straight Outta Compton mit 93 und dann kommt Star Wars mit 92. Also, Vielleicht habe ich auch ein paar vergessen, aber das sind auf jeden Fall die unglaublich guten. Aber Sana macht ja nichts falsch. Aber jetzt reden wir von mir über den. Was sagt ihr bei bester Tonschnitt, bester Ton? Wo seid ihr da? Also ich habe halt nur gehört, dass der Tonschnitt bei Sicario, also dass die erste Sequenz bei Sicario richtig geil sein soll. Genau, das habe ich auch. Und dass da der Schnitt so. Nee, sonst. Aber ich habe ihn nicht gesehen und von dem ich gesehen habe, was alle anderen sind, wäre es Mad Max. Ja. Bei den anderen ist mir nichts im Kopf geblieben. Du auch? Ja, genau so. Ich habe das auch gehört, irgendwie mit Sicario, bester Tonschnitt. Ansonsten halt Mad Max sowieso in vielen Kategorien so mein Favorit. Und da eigentlich auch. Okay, willst du noch was sagen? Oder schließt du dich an? Ich finde, bester Tonschnitt fällt mir jetzt nicht so auf, wenn ich einen Film gucke. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber vielleicht auch Mad Max. Also. Okay. Bester Ton kann man das schon noch eher sagen. Bester Tonschnitt zum Beispiel, jetzt mal, wir haben alle Gone Girl gesehen. Mhm. Ja? Okay. Nein. Du hast ihn gesehen? Ja. Du hast auch Gone Girl gesehen? Nein. Okay, dann, ja. Die meisten jetzt wissen. Zum Beispiel, wenn Spoiler, ist okay? Na, okay. Gone Girl sollte man nicht spoilern, ja. Gut, na gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist bester Schnitt. Und da haben wir The Revenant Spotlight. Alles klar. Star Wars Episode 7, Mad Max und The Big Short. Soll ich wieder anfangen? Überlege kurz, was war für mich bei bester Ton? Ne, bester Ton, bester Ton, bester Tonschnitt haben wir so gerade zusammen. So zusammen, ja. Also bei bester Ton, also, ist, glaube ich, beschaffbar. Bester Schnitt zu 100 Millionen % Mad Max. Also darüber wurde so oft berichtet und wie genial es ist und wie unglaublich und es war auch krass. Und also generell einen Film zu machen, wo die Schnittfrequenz, glaube ich, bei 1,2 Sekunden liegt. Und das so zu machen, dass es dir nicht auf die Nerven gibt und alles in der Mitte quadrieren, also selbst wie der Kamera denn, aber also Mad Max vom Schnitt her, ey. Also, ja. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drüber. Das ist glaube ich, auch einmal eine Kunst. Ich meine, in dem Film passiert so viel auf einmal und man behält trotzdem den Überblick die ganze Zeit. Ja gut, aber das ist ja nicht Kamera. Ja, aber Schnitt gehört ja auch dazu. Auch, ja, aber. Du kannst auch so wie bei Transformers machen, wo du da sitzt und. Aber allein, ich meine, alleine das da eine Actionsequenz in 10 Minuten, also wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja auch ein paar Sequenzen im Film, wo nicht so oft geschnitten wird. Und trotzdem ist die Frequenz niedrig. Das heißt, wenn eine Actionsequenz da ist, wie, keine Ahnung, ganz am Ende, wenn sie dann mit diesen Stäben versuchen, den Laster zu entern und so weiter, ey, das ist bam, bam, bam, also was der Cutter da durchgemacht haben muss, ist unglaublich. Und der gewinnt auf jeden Fall besten Schnitt. Und ich glaube, damit ist der Film eigentlich schon fast sicher der meiste Award des Films abends. Also ich würde fast meine Hand auf den Feuer legen, dass Mad Max die meisten Oscars gewinnt. Von allem. Ja. Vielleicht, wahrscheinlich nicht die wichtigsten, aber die meisten. Also, ja, nur die wichtigsten werden so viel besser eigentlich. Willst du nochmal sagen zu Schnitt? Ich habe mir nur gerade überlegt, warum Big Short nominiert ist. Mhm. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass der so den Oscar kriegen könnte. Also bei Big Short ist, da haben wir ja darüber geredet, als wir ihn dann gesehen haben, dass da Schnitte sind, die augenscheinlich aber falsch sind. Also so Schnittfehler. Das ist ja ein bewusstes Stilmittel gewesen. Ach, deswegen ist er vielleicht auch... Ja. Also von der Montage ist er auf jeden Fall interessant. Könnte einen Oscar gewinnen. Aber ich weiß nicht, also ist es... Also nur weil man es bewusst macht, muss es ja nicht gut sein. Ja. Aber scheinbar hat es ja... hat es ja was gebracht. Ich sag entweder so Big Short oder Mad Max. Ist da nicht auch wieder Masiano? Nee, Masiano ist nicht. Ja, da bin ich dabei. Aber Ridley Scott ist nicht nominiert, ne? Nee, aber das kommt ja noch. Was übrigens kompletter Humbug ist, weil es macht überhaupt keinen Sinn, das so zu machen. Also ja, Masiano ist für alles nominiert irgendwie. Eben, das macht nur das ist der Kostüme. Sinn, auch von der verdammten Definition her, aber egal. Willst du noch was sagen, Sebastian? Nö. Star Wars, mein Schnitt bei Star Wars so geil. Nee, der war verdammt gut geschnitten, so ist es nicht. Also, ey, nur weil man irgendwie sagt, das war denn da so besonders, ein Schnitt muss ja nicht besonders sein, verdammt geil zu sein, war einfach gut gemacht sein und Star Wars war shitmäßig richtig, richtig fett. Also, so, dass die Dramaturgie so dass das Pacing nie drunter irgendwie gelitten hat, der war verdammt gut geschnitten. Den kann man den sagen. Und sie haben diese alten Blenden angewendet. Dann gut, der war ja immer bei Star Wars, ne? Ja. Auch bei den alten? Ja. Also nicht bei den alten, sondern bei den mittleren Menschen. Nee, da glaube ich nicht. Ja, doch. Doch, ja, nicht. Da ist genau. Genau. Das sind nur diese Blenden. Ja, ja. Okay. Typisch Star Wars, ey. Gut, das kommt. Da wollen wir uns richtig gut auskennen. Bestes Make-up und beste Frisur. Da finde ich witzig, dass... Hundertjährige aus dem Fenster stieg und verspannt nominiert. Ist der einzige Oscar, für den er nominiert wurde. Und stattdessen... ich verstehe es erstmal nicht, warum da jetzt nur noch 3 nominiert sind. Weil das waren schon immer so. Ja, aber warum? Okay, aber warum? Also ist mir nie so aufgefallen. Okay, aber dann ist zum Beispiel Black Mass nicht nominiert, wo sie Johnny Depp ja zur Unkenntlichkeit geschminkt haben. Und dafür nominiert man dann für den einzigen Film, der 100-Jährige aus dem Fenster sprang, nur weil die da so einen alten Menschen alt geschminkt haben. Aber vielleicht was, ich habe den Film nicht gesehen, vielleicht haben sie den Film gut gemacht. Aber hier glaube ich auch wieder Favorit eigentlich. Ja, viele Menschen, die sie da. Also man könnte jetzt auch sagen, dass The Revenant da eine Chance hat, was gut möglich ist. Also dagegen. Ja, das zählen ja auch diese Sachen mit diesen Organen und so, die Gedärme von dem Pferd zum Beispiel. Das ist Make-up. Ist das nicht? Das ist meiner Meinung nach Make-up. Ja. Okay. Das ist, also meiner Meinung nach zählt, also man könnte darüber diskutieren, ob das zur Ausstattung eventuell gehört. Nee, ich glaube, das gehört zu. Aber das ist so ein ziemlich überschneidendes Ding. Also mal macht es das Department, mal das, aber meiner Meinung nach hat er schon recht. Also das kann man schon so bestes Make-up und so zählen, oder? Aber ich glaube, im Grunde können wir jetzt nicht viel sagen. Wäre witzig, wenn der Hundertjährige zu fetzen. Und der Aussehen geht zu dem Hundertjährigen, dass ein Fensterstiel und verschwand. Also. Ja, aber ich glaube nicht ganz, der ist doch schon viel älter. Ich glaube, der ist... Naja, hat auch ein bisschen was damit zu tun, wenn der US-Release... Ja, okay, da ist er wahrscheinlich später gekommen. Also hier war es schon lange her, ne? Ja, deswegen. Aber, ey, die ganz genauen Sachen kenne ich ja nicht. Okay. Nur jetzt kommen wir zur unglaublichen Kategorie Bester Filmsong. Da haben wir Earned It aus 50 Shades of Grey. Dann haben wir Manta Ray aus Racing Extinction. Simple Song Free aus Ewige Jugend. Till It Happens to You von The Hunting Ground und Writings on the Wall von James Bond. Spectre. Der gewinnt dann eigentlich, aber. Der einzige Oscar, den Spectre vielleicht. Von aber Till It Happens to You. Der Film, das Lied ist. Es passt irgendwie nicht. Also ich finde das Lied scheiße. Ich finde das Lied an sich als Lied gar nicht mal so schlecht. Aber nicht zu vergleichen mit Skyfall war einfach so ein Brett damals. Ja. Und was hat letztes Jahr? Okay, letztes Jahr hat gewonnen dieser Selma-Song. Mhm. Was einfach auch größte Frechheit war. Aber darüber können wir ja reden, wenn wir nachher über müssen wir leider, die Racism für Oscars reden. Aber das können wir als abschließendes Ding machen, weil ich glaube, das doch am meisten Zeit. keine Ahnung, ist mir auch komplett egal. Sollen sie es 50 Shades of Grey geben? Das wäre auch witzig. Aber ist auch nur für einen. Ja, okay, warum soll ich 50 Shades of Grey Film noch mehr als einen Oscar nominieren? Dann kommt beste Filmmusik. Da haben wir Ennio Morricone für The Hateful Eight, Thomas Newman für Bridge of Spies, Johan Johansson, also irgendein Norweger wahrscheinlich, für Sicario, John Williams für Star Wars und Cartel Burwell für Carol. Ja, keine Ahnung. Also, man kann ja vielleicht zu Ennio Morricone sagen, der ist ja schon oft nominiert worden, hat aber glaube ich nie einen bekommen, was er an sich schon, wenn man gar nicht. Auch noch nie einen Preis gewonnen. Er hat noch nie den amerikanischen Preis gewonnen, ja, bis jetzt. Aber was natürlich schon allein komplett absurd ist. Was meinst du? Ich überlege gerade, weil irgendwie, das hat ja Tarantino bei den Golden Globes gesagt, was eigentlich auch schon wieder ein Scheiß ist. Er ist kein Ghetto-Producer. Ja, das ist auch schon mal erstmal eine scheiß Aussage von Tarantino gewesen, auf der Preisverleihung. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ja, ich hab's auch mal mitbekommen. Ennio Morricone hat den Golden Globe für beste Filmmusik bekommen, war aber nicht bei der Preisverleihung. Und hat Tarantino für ihn den Preis angenommen. Ja, warum ist Ennio Morricone wohl nicht auf der Preisverleihung? Vielleicht, weil der Mann so alt ist, dass er auch nicht mehr reisen kann. Ja, das ist ja auch gar kein Problem, weil das dann Tarantino sagt, ja übrigens, man hat noch nie einen Preis bekommen und mit meinem Film ist der erste, wo er ihn bekommen hat. Ja, ich hab's nicht gesehen. Ich hab's gesehen, es war bei Comparison Codices und Quentin Tarantino stand da und meinte, wie toll ist es, dass ich derjenige bin, für den er einen Preis bekommen hat. Also so komplett ihrem Ennio Morricone und überhaupt nicht für ihn. Und außerdem hat er ja auch irgendwie gesagt, so ja, er ist mein Lieblingskomponist und ich rede nicht von Ghetto Producing oder sowas, sondern von bla bla bla. Aber das hat er auch nur gesagt, weil davor Jamie Foxx einen Joke gemacht hat. Jamie Foxx hat nämlich vorgelesen, wer den Preis gewonnen hat. Und hat, also, dieser eine Moderator hat doch bei dieser Misswahl verkackt, der hat irgendeinen Namen vorgelesen, den gar nicht gewonnen hat. Ja, genau. Und Jamie Foxx hat einen Joke gemacht und hat das auch gemacht. Hat das auch gemacht und meinte, straight out of Canton. Und dann meinte er, oh, sorry, ich hab's komplett falsch vorgelesen und so weiter. Und aber war Straight Outta Compton auch nominiert? Nee. Okay, dann ist es lange, jetzt geht's ja noch. Und Quentin Tarantino ist halt hoch und Quentin Tarantino ist riesiger NWA-Fan. Deswegen hat er auch einfach gesagt, ja, aber kein Ghetto-Producer. So, und das haben alle aus dem Kontext gerissen und gesagt, total racist, aber kompletter Blödsinn. Nee, aber, alleine wie oft er ja schon versucht hat, Ennio Morricone überhaupt dazu zu bringen, Musik für ihn zu machen. Ja. Und das war ja auch eigentlich, selbst von Ennio Morricone, auch für diesen Film wieder gar nicht vorgesehen. Ja. Er hat ihm dann so ein bisschen geschickt, so alte Sachen, die er schon mal aufgenommen hatte, zu Das Ding damals, in den 80ern schon. Und hat dann irgendwie gedacht, eigentlich klingt das ganz geil und das passt richtig gut. Und hat dann den Rest des Soundtracks auch noch aufgeschrieben. Ja. Ansonsten sind die Stücke ja relativ ähnlich immer in diesem Thema angelegt. Das ist jetzt ausgerechnet, dass er jetzt dafür wieder nominiert ist, da gab es natürlich schon. Ey, es ist auch jedes Mal, das darf man bei den Oscars halt auch nicht vergessen. Ne? Also, wie gesagt, es ist mehr eine politische und auch so Prestigeveranstaltung als eigentlich gerechtfertigt. Also, natürlich ist es auch oft so, dass die Filme gewinnen, die sie einfach verdient haben. Aber wenn man sich überlegt, zum Beispiel Martin Scorsese hat den Oscar für besten Regisseur bekommen für The Departed, was ein guter Film ist, will ich gar nicht sagen. Aber ich sag nur, die 10 Mal, die er davor nominiert war, hat er es mehr verdient gehabt, der Film besser war. Natürlich kann man nicht wissen, ob trotzdem in dem Jahr das Pech hatte, dass noch ein besserer Film da war, einfach. Aber für Taxi Driver, für Goodfellas, für Casino, die waren alle besser und er hat ihn halt nicht bekommen. Aber wenn ein Regisseur halt irgendwann Mitte, Ende 60 ist und das so eine Legende ist, dann sagst du halt, gut, bevor wir dir Postmortem irgendwas geben, geben wir ihn dir jetzt. Und deswegen, also ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt mal zu sagen, was ich schätze, also Bridge of Spies habe ich noch nicht gesehen. Sicario war super gut, meiner Meinung nach, aber wird nicht relevant sein, weil der Typ einfach zu unrelevant ist, gehe ich mal schwer von aus. Carol habe ich auch noch nicht gesehen. Und Star Wars, John Williams, Star Wars 7 war super, super gut. Super gut. Und der Soundtrack, das ist lustig, weil wenn du den Film guckst, ich dachte, das einzige Negativ, was ich nach Star Wars 7, nach dem Gucken zu sagen hatte, war so, ja, der Soundtrack ist aber nicht so besonders. Und ich meine, mein Gott, ey, man kennt nichts Größeres als einen Star Wars Soundtrack. So. Also kann man auch über die Prequels sagen, ne? Also Duel of Fates ist aus den Prequels so, und das ist das Beste, was John Williams jemals gemacht hat, meiner Meinung nach. Und aber wenn man sich den Soundtrack von Star Wars tatsächlich einfach so mal anhört, ohne den Film, ist der richtig, richtig gut. Also Race-Thema, das Thema vom Widerstand ist alles richtig saugut. Ja, die fallen einem Film auch, finde ich, wirklich nicht auf. Ja, wie er das abgemixt hat mit den alten Sachen, wirklich richtig gut. Also John Williams hat Oscars schon bekommen, glaube ich. Doch. Ja, doch. Ja, ich glaub sogar für Jurassic Park hat er den bekommen und so weiter. Also ich würde schwer davon ausgehen, dass Ennio Morricone den kriegt. Als weil der Mann ist Mitte 80? So 85, glaube ich. Irgendwie sowas. Und also ich meine, dafür ist er immer noch ganz gut unterwegs und gibt ja noch Konzerte überall. Aber ich denke mal, sie werden nicht nochmal die Chance haben, ihm vielleicht einen Oscar zu geben, deswegen werden sie es ja tun. Es gibt auch ein lustiges kleines Video, wo man sieht, wo er in der Probe ist mit seinen Leuten und jemand verkündet ihm die Nachricht, dass er nominiert wurde für einen Oscar. Das ist auch nee, man sieht, wie er so ein kleines bisschen lächelt und dann alle wieder so ein bisschen kommt zur Ruhe, ist nichts weiter, nicht weiter wichtig. Also ich weiß nicht, ich glaube, der hat sich damit auch abgefunden, dass eben das relativ morsch ist. Ein kleines Video vom letzten Jahr. Ging es darum, wer als bester fremdsprachiger Film nominiert wurde. Mhm. Und dann gab es ja den Film Höhere Gewalt. Mhm. Ist egal, worum es geht. Und die beiden waren halt mega Favoriten auf den Oscar. Und dann war die Oscar-Nominierung, und sie haben sich selber gefilmt, die beiden Regisseure, oder der Regisseur und der Produzent, wie sie die Ankündigung gucken und dann wurden sie halt einfach nicht nominiert. Und der Regisseur hat so angefangen zu heulen. Er war richtig traurig, dass er nicht nominiert wurde und dachte so, ey komm, wir filmen uns jetzt, dann, damit alle sehen, wie glücklich wir sind, er wurde einfach nicht nominiert. Das war so ein trauriges Video. War der Film denn gut? Ja, er wurde von allen, also sie sind nicht umsonst Favorit gewesen. Okay. Ist auch gerade auf Netflix, habe ich gesehen. Aber das Thema ist leider sehr hart. Okay. Hatte ich keine Lust drauf. Naja, also ich denke mal abschließend können. Also ich würde abschließend sagen, dass Ennio Morricone das Ding nach Hause holt. Ja. Du hast den Film ja schon gesehen, ne? Hast du es dann gut eingesetzt, so dieses Thema? Also ich habe das auch schon gesehen, wo Quentin Tarantino beschreibt, wie der Sound zustande kommt und mit dem das Ding. Mit diesem Hintergrundwissen legst du sofort, dass es für das Ding gemacht wurde, das Hauptthema so. Also natürlich ist es gut. Also ich habe noch nie was von Ennio Morricone gehört, was nicht gut war. Ja. Einfach so. Also wie gesagt, ich habe von drei Filmen Soundtrack. Nee, von zwei Filmen habe ich den Soundtrack nicht gehört, aber ich gehe einfach mal auch von wegen der Figur davon aus, dass Ennio Morricone das kriegt. Ja. Ganz safe. Dann kommen wir zum besten Kostümdesign. Für The Danish, nein, da kann man schon was sagen. Für The Danish Girl, für The Revenant, für Carol, für Mad Max Fury Road und Cinderella. Ich habe jetzt wieder den Mad Max, den klaren Favoriten. Eigentlich Mad Max, ja. Naja. Oder The Danish Girl. Nee, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube The Revenant. Revenant kann ich mir auch mal vorstellen. Oh. Finde ich auch okay. Aber da tragen die ja nur so Pelze und. Ja, aber genau das ist nämlich der Fehler, dass du denkst, die tragen nur Pelze. Ja. Allein zum Beispiel, dass sie diese Tragesachen so dargestellt haben, ne? Also mit diesem Kopfdruck tragend, ja. Was wahrscheinlich komplett korrekt ist, wie es damals gemacht wurde, aber habe ich bisher selten gesehen. Oder glaube ich noch nicht einmal gesehen. Und das ist ja eine Sache, die altamerikanisch ist, weil es im alten Amerika ist und so weiter. Und das hat vielleicht wieder einen höheren Standwert als Stellungswert als so Mad Max. Weiß man nicht. Also da ist, würde ich sagen, relativ 50-50 tatsächlich. Ja, na gut. Und Carol? Also Danish Girl habe ich gesehen. Ja, war schon ganz nett. Die sind schon ganz okay. Cinderella habe ich in Ordnung Trailer gesehen. Also, nein, da hat es super eine Menge Bildmaterial. Habe ich doch vorhin noch gesagt. Also, kann ich schon nachvollziehen. Also, ja, aber sieht halt sehr krass aus. Ist ja auch witzig, dass Carol und Cinderella dieselbe Frau gemacht hat. Ja, genau. Die kann wohl eine Menge. Die kann wohl authentisch Kleider raussuchen. Aber Kostümdesign war dann auch, glaube ich, Weta Workshop von Peter Jackson. Also es gibt ja Weta Digital und Weta Workshop. Und Weta Digital macht VFX und Weta Workshop macht Ausstattung für Stream, bla bla. Und ich glaube, das war auch bei Weta Workshop. Da müssen wir mal nachgucken. Also wenn man nach Kreativität geht, dann muss es eigentlich. Sofort mal sein, ja. Instant, ja. Ja, gut, ist halt die Frage, wonach die dann. Man kann halt nicht für jede Kategorie einen Oscar kriegen. Naja, doch, dann für den Kampf, ja. Naja. Also, ja. Meinetwegen kann der. Du alles in uns. Gravity hat, glaube ich, auch 7 Oscars bekommen. Ja, aber 6. Nee, beste Regie hat er bekommen. Nee, also Gravity hatte besten Tonschnitt, beste Tonmischung, bester Schnitt, beste visuelle Effekte, bester Regisseur, beste Kamera und ich glaube beste Ausstattung oder sowas. Oder bestes Kostüm oder praktisch tot. Ja. Aber 7 Oscars hat er auf jeden Fall bekommen, so weiß ich. Ist auch mega spannend. Wo die ganzen Technik-Oscars kamen, haben wir es gesehen. Gravity. Wer hat gewonnen? Gravity. Ja, okay, weiter schlafen. Nee, aber ich denke mal, bestes Kostümdesign wird an The Revenant gehen. Sag ich jetzt einfach mal. Und an dieser Stelle melde ich mich aus der Nachproduktion, da wir tatsächlich 2 Stunden lang ohne Unterbrechung geredet haben und irgendwo mal ein Cut gesetzt werden musste. Der Podcast zum Thema Oscar-Nominierte 2016 wird also in 3 Parts hochgeladen werden. Der erste heute Mittwoch, den 27.01. Der zweite folgt dann am Samstag und der dritte heute in einer Woche. Bis hierhin danke fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn ihr das beim zweiten und dritten Teil auch tut. Bis dahin.